Verkleidungskünstler sein. Damit leg ich alle rein. Die Verkleidungen sind irre, ich verführe und verwirre groß und klein. Schwupps bin ich verkleidet und nicht einer unterscheidet Schein und Sein. Tarnen, Tricksen und Täuschen, euch zu blenden ist so einfach mit dem billigsten Effekt. Immer merkt ihr zu spät, wer in der Verkleidung steckt. Hey! Ratet, ob ich wirklich hier bin, ja oder nein? Das kann nur ein Verkleidungskünstler sein. Ich bin finster und gemein und verschlagen obendrein. Ruckzuck treff ich die Entscheidung und schon schlüpf in die Verkleidung ich hinein. Ihr denkt, ich döse, doch ich bin fies und böse. Ich bin ein wildes Tier und mein Abendbrot seid ihr. Und demnächst, wer werd ich dann sein? Werd ich Weihnachtsmann sein? Ratet,